Fragment 014. Es ist tief in der Nacht, ich sitze draußen, rauche noch eine Zigarre und lausche. Der Wind, der zwischen den Blättern raschelt, leises Quietschen eines sich nähernden Zuges, Grillen, die leise vor sich hin zirpen, die Autos in den Straßen. Das ist der Atem der Nacht. Ich liebe dich.